Gott helfen wird, die Brandung wird bestehen. Und Adam denkt die Böhme fliegt und leider kommt der Wind, der mich in goldenen Träume winkt. Antje, Antje, der mich in goldenen Träume winkt, hat ja mein blondes Kind. Yeah.